das wahre Brot des Lebens, das den Hunger unserer Seele stillt. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das Frieden gibt und ewiges Glück. Du gibst dich uns in dieser Speise, weil du uns alle innig liebst. Du möchtest immer bei uns bleiben, willst stets uns Freund und Bruder sein. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das den Hunger unserer Seele stillt. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das Frieden gibt und ewiges Glück. Denn deinen zählst du nicht die Fehler, das gibt uns wieder neuen Mut. Bei dir zählt einzig nur die Liebe, die stets sich um das Gute müht. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das den Hunger unserer Seele stillt. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das Frieden gibt und ewiges Glück. Vor dir verschwindet alles Böse, die Lüge, List und Heuchelei, Verleumdung, Hass und alle Zwietracht. Vor dir kann Liebe nur bestehen. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das den Hunger unserer Seele stillt. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das Frieden gibt und ewiges Glück. Noch viele hättest du geladen, der Lärm der Welt verschließt ihr Ohr. Auch ihre Seele ruft nach Liebe, dein Angebot verstehen sie nicht. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das den Hunger unserer Seele stillt. Herr, du bist das wahre Brot des Lebens, das Frieden gibt und ewiges Glück.